Du, der mir jetzt gerade zuhörst, hör mit dem Herzen, nicht nur mit den Ohren. Es gibt einen Ort, der so heilig ist, so real, wo Worte verstummen und die Seele beginnt zu sprechen. Ein Ort, an dem der Heilige Geist sich bewegt, sanft, kraftvoll, mit einer Zärtlichkeit, die kein Mensch je geben kann. Dieser Ort ist das Gebet im Geist. Vielleicht bist du leer hierher gekommen, müde, verletzt, aber er ist hier. Nicht, weil du es verdient hast, sondern weil du geliebt bist. Der Heilige Geist, die liebevolle Person des Heiligen Geistes, will dich lehren zu beten. Und wenn er für dich betet, ach mein Lieber, dann verändert sich alles. Denn das Gebet im Geist kommt nicht aus deinem Verstand. Es kommt vom Himmel. Es ist keine Emotion. Es ist Herrlichkeit. Vielleicht verstehst du es im Moment nicht. Aber wenn du dein Herz öffnest, wenn du dich hingibst, wird Gott selbst durch dich beten. Und du wirst nie mehr derselbe sein. Das Gebet ist die Brücke, die uns direkt mit Gott verbindet, uns erlaubt, unsere Gefühle, Wünsche und unseren Dank auszudrücken. Im Heiligen Geist zu beten bedeutet, sich von ihm leiten und stärken zu lassen in diesem heiligen Moment. Brüder, es ist sehr wichtig, dass echtes Gebet vom Geist geführt wird. Wahres Gebet geht über Worte hinaus und ist eine intime Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Um im Geist zu beten, ist es entscheidend, unseren Verstand zur Ruhe zu bringen und unser Herz zu öffnen, damit er uns führen kann. Das Gebet soll spontan sein, ohne festes Schema, damit sich der Geist frei entfalten kann. Dabei ist Demut grundlegend, wenn wir unsere völlige Abhängigkeit von Gott anerkennen. In Epheser 6,18 werden wir aufgefordert: Betet alle Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist. Das erinnert uns daran, wie wichtig es ist, ständig im Einklang mit dem Geist zu sein und seine Führung in allen Momenten unseres Lebens zu suchen. Wir müssen ein reines Herz haben, wenn wir beten. Nicht bekannte Sünden können unsere Verbindung zu Gott blockieren. Deshalb ist es wichtig, Buße zu tun und geistlich erneuert zu werden, bevor wir ins Gebet treten. Ich möchte betonen, dass das Gebet im Geist nicht nur für Momente der Not gedacht ist, sondern eine tägliche Praxis sein sollte, die unsere ständige Beziehung zu Gott stärkt. Diese kontinuierliche Praxis verwandelt uns und formt uns in das Bild Christi. In Apostelgeschichte 2,4 lesen wir: Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab. Dieses Ereignis markiert den Beginn einer neuen Ära in der göttlichen Kommunikation, in der der Geist die Gläubigen befähigt, auf tiefe und geheimnisvolle Weise zu beten. Es ist sehr wichtig, im Gebet auf Gott zu warten. Wenn wir geduldig ausharren, offenbart Gott uns seinen Willen und schenkt uns den Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Wenn wir im Geist beten, ist es grundlegend, eine Haltung der Anbetung und Ehrfurcht zu bewahren. Das bedeutet, die Größe Gottes anzuerkennen und unsere Stellung als seine demütigen Diener. Diese Haltung öffnet unsere Herzen, um seine Segnungen und seine Führung zu empfangen. Das Gebet im Geist befähigt uns, für andere einzutreten. Sie glaubte, dass wir, wenn wir uns vom Geist leiten lassen, wirksam für die Bedürfnisse unserer Brüder und Schwestern beten können, voller christlicher Liebe und Mitgefühl. In 1. Korinther 14,15 stellt Paulus die Frage: Wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten, ich will mit dem Geist singen, ich will aber auch mit dem Verstand singen. Dieser Vers weist auf ein Gleichgewicht hin zwischen dem spontanen, vom Geist geführten Gebet und dem bewussten, überlegten Gebet des Verstandes. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Gebet im Geist eine fortlaufende Reise des geistlichen Wachstums ist. Es geht nicht darum, einen Zustand der Perfektion zu erreichen, sondern darum, ständig eine tiefere und innigere Beziehung zu Gott zu suchen und dem Geist zu erlauben, uns Tag für Tag zu verändern. Wenn wir unser Verständnis über das Gebet im Geist vertiefen, ist es entscheidend zu erkennen, dass es völlige Hingabe und Vertrauen in Gott bedeutet. Wenn wir uns ihm ganz ausliefern, erfahren wir die Fülle des Geistes in unserem Leben. In Galater 5,16 heißt es: Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Das betont, wie wichtig es ist, unseren Willen mit der Führung des Geistes in Einklang zu bringen und uns von den Versuchungen der Welt zu lösen. Das Beten im Geist führt uns auch zu einer größeren Sensibilität gegenüber den Bedürfnissen um uns herum. Ich glaube, dass wir, wenn wir mit dem Geist in Verbindung stehen, eine geistliche Unterscheidungskraft entwickeln, die es uns erlaubt, wirksam zum Wohl anderer zu handeln. In Johannes 14,26 verspricht Jesus: Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Diese Verheißung sichert uns zu, dass wir, wenn wir im Geist beten, göttliche Belehrung und Erinnerung an Gottes Wahrheiten empfangen. Das Gebet im Geist ist Ausdruck unserer Identität als Kinder Gottes. Wenn wir auf diese Weise mit ihm kommunizieren, bezeugen wir unsere Kindschaft und unsere völlige Abhängigkeit von seiner Gnade. In 1. Johannes 5,14 lesen wir: Und das ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Ach, wenn du wüsstest, welche Kraft darin liegt, wenn ein Herz sich dem Heiligen Geist hingibt, wenn du die Herrlichkeit verstehen würdest, die herabkommt, wenn deine Seele auch ohne Worte zum Himmel flüstert, was nur der Geist ausdrücken kann, du würdest niemals aufhören, so zu beten. Du würdest keinen einzigen Tag verstreichen lassen, ohne deine Knie zu beugen, ohne deine Augen zu schließen, ohne zu seufzen. Heiliger Geist, bete für mich. Das Gebet im Geist ist kein Ritual, keine auswendig gelernte Abfolge von Sätzen. Es ist eine Begegnung, ein geheimer Ort, an dem die Seele ihre Masken ablegt, wo das Herz nackt vor Gott steht und der Heilige Geist, oh ja, der Heilige Geist übernimmt die Kontrolle und beginnt, für uns zu flehen mit Seufzern, die keine menschliche Sprache ausdrücken kann. Du kannst müde sein. Du weißt vielleicht nicht, was du sagen sollst. Aber wenn du dich hingibst, wenn du innerlich still wirst und ihn sprechen lässt, dann verändert sich etwas. Der Himmel neigt sich. Ketten werden gesprengt. Der Frieden beginnt einzuziehen. Und alles, alles, was unmöglich schien, beginnt sich durch den Glauben zu bewegen. In Römer 8,26 heißt es: Der Geist hilft uns in unserer Schwachheit, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Oh, wie wahr das ist! Wie oft habe ich dieses Seufzen in meiner Seele gespürt? Dieses Gebet, das aus einem so tiefen Ort kommt, dass man weiß, es ist nicht von mir. Es ist von ihm. Du musst nicht schreien. Du musst Gott nicht mit deinen Worten beeindrucken. Er kennt deinen Schmerz. Er kennt deine Grenzen. Und genau deshalb hat er dir den Tröster gegeben, den Heiligen Geist. Er betet für dich. Er ruft mit dir. Er berührt den Himmel an deiner Stelle, wenn deine Kraft am Ende ist. Im Geist zu beten heißt anzuerkennen: Ich kann es nicht allein. Ich weiß nicht, wie es geht. Heiliger Geist, nimm meinen Mund, nimm meine Seele, bete in mir, für mich und durch mich. Und wenn du das sagst, öffnet sich der Himmel. Oh ja, er öffnet sich. Du spürst eine Gegenwart. Es ist keine Emotion, kein Gänsehautgefühl. Es ist die Herrlichkeit. Es ist die Herrlichkeit des Herrn, die diesen einfachen Raum erfüllt, diese stille Ecke, wo nur du und er seid. Eine Gegenwart, die durchdringt und verändert und heilt und aufrichtet. In Epheser 6,18 steht: Betet allezeit mit allem Gebet und Flehen im Geist. Allezeit, nicht manchmal, nicht nur in Notfällen, allezeit. Denn wenn wir im Geist beten, bringen wir unseren Willen in Einklang mit dem Willen Gottes. Und es gibt keinen sichereren Ort als diesen, im Zentrum des Willens Gottes zu sein. Und du könntest sagen: Aber ich habe noch nie in Zungen gebetet. Das hält dich nicht auf. Der Geist ist nicht auf eine Gabe beschränkt. Er ist lebendig. Er ist da, bei dir. Und wenn du dich hingibst, wenn du aufhörst, alles verstehen zu wollen und einfach vertraust, dann wird er wirken. Dann wird er für dich beten. Oh, ich weiß, wie es ist, ohne Worte zu weinen. Ich weiß, wie es ist, am Boden zu liegen und nur noch zu stöhnen. Und dann das Wunder kommen zu sehen, die Antwort herabsteigen zu sehen. Denn der Heilige Geist betet immer gemäß dem Willen Gottes. Er verfehlt das Ziel nie. Er ruft niemals vergeblich. Dieses Gebet geht nicht um Leistung. Es geht um Gegenwart. Es geht um Beziehung. Du sprichst, du hörst, du weinst, du fühlst. Und der Geist übersetzt deinen Schmerz, deine Hingabe, deine Liebe. Er trägt alles direkt vor den Thron des Vaters. Und wie kostbar ist es, wenn er dich umhüllt, wenn du beginnst zu spüren, dass du nicht mehr allein betest, wenn die Worte verstummen und nur noch der Geist sich bewegt, wenn sich die Atmosphäre verändert, wenn das Unmögliche klein zu werden scheint, weil er in dir betet. Ja, es ist real. Ja, es ist tief. Und es ist für dich. Nicht nur für die besonders Auserwählten. Es ist für alle, die glauben, für jeden, der sich hingibt, der sagt, Herr, hier bin ich. Heiliger Geist, komm, bete in mir. Willst du Intimität mit Gott? Dann lerne, im Geist zu beten. Willst du Angst, Zweifel und Furcht besiegen? Lerne, im Geist zu beten. Willst du einen lebendigen, übernatürlichen Glauben leben? Lerne, im Geist zu beten. Er ist deine Brücke. Er ist dein Fürsprecher. Er ist deine Stimme vor dem Thron. Und jetzt, in diesem Moment, sage ich dir, eile nicht, geh in dein Zimmer. Schließ die Tür, beuge deine Knie, sag einfach, Heiliger Geist, ich weiß nicht, wie ich beten soll, aber ich gebe mich dir hin und bleib dort. Einfach bleiben. Er wird kommen. Du wartest auf eine Antwort, suchst nach Richtung, versuchst zu verstehen, was Gott von dir will. Und der Himmel scheint still zu sein. Aber hör zu, hör mit dem Herzen. Manchmal antwortet Gott nicht mit Worten, sondern mit seiner Gegenwart. Und die Gegenwart kommt, wenn du im Geist betest. Wenn du im Geist betest, redest du nicht nur mit Gott. Du wirst von ihm verwandelt. Jedes Mal, wenn du dich dem vom Geist geführten Gebet hingibst, richtet sich dein Wille nach dem Willen des Vaters aus. Deine Augen beginnen zu sehen, wie er sieht. Dein Herz schlägt im Takt des Himmels. In Galater 5,16 steht, wandelt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Oh, wie viele von euch kämpfen gegen die Sünde, gegen Schwäche, gegen Gewohnheiten, die euch binden? Die Antwort liegt in der Gemeinschaft mit dem Geist. Es ist das Gebet, das von ihm geführt wird, das dich stärkt, um zu siegen. Du brauchst keine Formeln. Du brauchst Hunger. Hunger nach Gott. Ein echtes Verlangen, ihn zu kennen. Der Heilige Geist antwortet auf hungrige Herzen. Er kommt mit Feuer. Er kommt mit Wahrheit. Er kommt mit Heiligkeit. Und er beginnt zu reinigen, zu heilen, wiederherzustellen. Das Gebet im Geist führt uns an Orte, die unser Verstand nie begreifen könnte. Du beginnst für dich selbst zu beten und endest, indem du für ein ganzes Volk eintrittst. Du beginnst mit Tränen wegen eines Problems und endest mit Lobgesängen über einen Sieg, den du noch gar nicht gesehen hast. Oh, wie süß ist dieser Ort! Der Ort, an dem der Heilige Geist jede Silbe, jede Träne, jedes Seufzen leitet. Es geht nicht mehr ums Bitten. Es geht ums Vertrauen. Es geht nicht mehr ums Kontrollieren. Es geht ums sich hingeben. In Johannes 14,26 sagte Jesus, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren. Der Geist lehrt, er offenbart, er erinnert dich an die Verheißungen. Er bringt dir Gottes Wort genau in dem Moment ins Gedächtnis, indem du es am meisten brauchst. Wenn du im Geist betest, wird das Wort lebendig. Verse, die du längst vergessen hattest, fangen an, mit Kraft zu pochen. Denn der Geist bringt alles in Erinnerung, was Jesus gesagt hat. Und plötzlich wird dein Gebet prophetisch. Voller Glauben, voller Feuer. Du kannst schwach sein, entmutigt, ohne Kraft, überhaupt zu sprechen. Aber wenn du dich führen lässt vom Geist, wird er für dich beten. Und wo das Gebet des Geistes ist, da ist Sieg, da ist Trost, da sind Wunder. Manchmal wirst du das Bedürfnis haben zu singen, manchmal wirst du stundenlang schweigen. Und das ist in Ordnung. Denn das Gebet im Geist wird nicht an Zeit gemessen oder an der Menge der Worte. Es wird an der Hingabe gemessen. Willst du mit dem Geist erfüllt werden? Dann bete im Geist. Willst du, dass Gott dich auf übernatürliche Weise gebraucht? Dann bete im Geist. Willst du Unterscheidungskraft? Klarheit? Frieden? Dann bete im Geist. Wenn du anfängst, so zu beten, wird dein Leben nie mehr dasselbe sein. Du wirst sensibler, voller Liebe, mitfühlender. Denn der Geist betet nicht nur für dich, er betet in dir und er betet durch dich. Das Gebet im Geist bringt dich näher zum Himmel als alles andere. Du spürst die Engel um dich herum. Du riechst den Duft der Herrlichkeit Gottes. Und auch wenn du nicht alles verstehst, weißt du, Gott ist hier. Schließ heute deine Augen und sag, Herr, ich gebe mich dir ganz hin. Heiliger Geist, lehre mich zu beten. Nimm mein Herz, nimm meine Gedanken, nimm mein Leben. Bete in mir und bleib still. Er wird kommen. Wie viele von euch versuchen, mit eigener Kraft zu siegen? Wie viele knien sich hin, lesen Listen mit Bitten vor? Und stehen genauso leer wieder auf, wie sie gekommen sind? Der Grund ist einfach, mein Lieber. Du versuchst, das Gebet zu führen, obwohl du eigentlich vom Gebet geführt werden solltest, von der sanften Person des Heiligen Geistes. Du musst das wissen. Der Heilige Geist ist keine Energie, keine Kraft. Er ist Gott. Eine reale Person, die fühlt, die spricht, die dich liebt mit einer Liebe, die mit nichts zu vergleichen ist. Und er will dich auf dieser Gebetsreise führen wie ein Freund, der deine Hand nimmt und sagt, lass mich dir den Weg zeigen. Oh, wenn du aufhörst, hastig zu beten und anfängst, mit Hunger zu beten, dann beginnt etwas zu geschehen. Wenn du aufhörst, nach einer schnellen Antwort zu suchen und anfängst, nach der Gegenwart zu suchen, dann neigt sich der Himmel und der Heilige Geist beginnt, sich in dir zu bewegen. Du sagst, aber ich kann nicht schön beten. Und ich sage dir, wer hat gesagt, dass Gott schöne Worte hört? Gott hört zerbrochene Herzen. Er bewegt sich, wenn Aufrichtigkeit da ist. Er handelt, wenn Hingabe da ist. Und genau das erwartet der Heilige Geist von dir. Wahrheit, keine Leistung. In 1. Thessalonicher 5,19 warnt uns das Wort, löscht den Nomnon Zweitem Geist nicht aus. Oh, wie oft ersticken wir in unserem Lärm, in unserer Ablenkung, in unseren Sorgen, die sanfte Stimme des Heiligen Geistes. Er spricht. Aber hörst du auch hin? Wenn du im Geist betest, wird das Lärmen der Seele still. Der Sturm des Verstandes legt sich und seine Stimme beginnt hervorzutreten. Nicht wie ein Donner, sondern wie ein Flüstern. Ein Flüstern, das sagt, ich bin hier, ich habe dich nie verlassen. Das ist die Schönheit des Gebets im Geist. Du denkst, du suchst nach Gott, aber bald merkst du, er war es, der dich die ganze Zeit gesucht hat. Er war es, der sich diese Begegnung gewünscht hat, lange bevor du deine Knie gebeugt hast. Versuche, nicht mit dem Verstand zu verstehen, was nur im Geist erfasst werden kann. Das Gebet im Geist ist nicht logisch. Es ist Hingabe. Es ist übernatürlich. Es ist das Bewegen in einer Dimension, in der Wunder geschehen. Nicht, weil du darum gebeten hast, sondern weil er beschlossen hat, zu handeln. In 1. Korinther 2,10 werden wir daran erinnert. Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Genau das geschieht, wenn du im Geist betest. Er beginnt, dir das Herz des Vaters zu offenbaren. Du betest und plötzlich fühlst du, was Gott fühlt. Du trittst ein und beginnst zu weinen über Dinge, die nicht einmal deine eigenen sind. Das ist göttliches Mitgefühl. Das ist himmlische Fürbitte. Und während du da bist, am Boden, vielleicht weinend, vielleicht schweigend, vielleicht ohne zu verstehen, was gerade geschieht, arbeitet der Geist. Er richtet deine Seele aus. Er bewegt Dinge im Unsichtbaren. Er zerbricht Ketten. Er bringt Heilung. Ich erinnere mich an Momente, in denen ich kein Wort sagen konnte. Ich sagte nur, Jesus, Jesus. Und der Heilige Geist hüllte mich ein, auf eine so reale, so heilige Weise, dass alles um mich herum verschwand. Und als ich wieder zu mir kam, war die Antwort schon unterwegs. Der Himmel hatte mich bereits berührt. Wenn der Geist in dir betet, beginnst du zu erkennen. Was dich früher verwirrt hat, wird plötzlich klar. Was unmöglich schien, ist jetzt voller Hoffnung, denn du betest nicht mehr von der Erde zum Himmel. Du betest vom Himmel zur Erde. Das ist wahres Gebet. Das Gebet, das im Herzen Gottes geboren wird und in deinem Geist widerhallt. Das Gebet, das die Dunkelheit durchbricht, Mauern niederreißt und den Thron berührt. Du bist nicht allein. Du warst es nie. Er hat immer mit dir gebetet und da ist noch etwas. Wenn du im Geist betest, schützt du dich. Du wirst umhüllt, du wirst eingekleidet in die Gegenwart Gottes. Denn der Feind kann nicht verstehen, was der Geist spricht. Er kann dem Gebet in der Dimension der Herrlichkeit nicht widerstehen. Darum bitte ich dich, vernachlässige diese Praxis nicht. Lass nicht zu, dass der Alltag dir deine Zeit mit dem Heiligen Geist raubt. Er ist dein größter Verbündeter. Er ist dein Trost. Er ist derjenige, der genau weiß, was du brauchst, selbst wenn du keine Worte hast. Wenn du diesen Ruf spürst, wenn etwas in deinem Herzen brennt, dann geh. Geh jetzt in den geheimen Ort, schließ die Tür und sag, Heiliger Geist, lehre mich zu beten, bete mit mir. Und dann schweige. Denn wenn er kommt, weißt du es. Und nichts, absolut nichts, wird je wieder so sein wie vorher. Spürst du das? Dieses süße Gewicht auf deinem Herzen, diese Gegenwart, die den Raum erfüllt, in dem du gerade bist, das ist der Heilige Geist. Er ist da. Er ist gekommen, weil du ihm Raum gegeben hast, weil du ihn dir gewünscht hast. Und wo es Durst nach Gott gibt, da offenbart sich der Geist immer. Das Gebet im Heiligen Geist ist das größte Geschenk, das wir auf dieser Erde erleben können. Es ist keine Methode. Es ist keine Gabe, die nur wenigen vorbehalten ist. Es ist eine Einladung, ein Ruf des Himmels an alle, die bereit sind, die Kontrolle loszulassen, um Gott selbst über ihre Worte herrschen zu lassen. Weißt du, oft betest du mit guten Absichten, aber in die falsche Richtung, weil du aus deinem eigenen Willen betest, aus dem, was du willst. Aber wenn der Heilige Geist beginnt, für dich zu beten, verändert sich alles. Der Fokus ändert sich, das Gebet ändert sich, das Ziel ändert sich. In Jeremia 33,3 steht, Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir große und unfassbare Dinge zeigen, die du nicht weißt. Oh, wie viele dieser verborgenen Dinge möchte der Heilige Geist dir offenbaren? Aber sie werden nur im Verborgenen sichtbar, im Gebet, das von ihm geleitet ist. Willst du Gottes Zeit verstehen? Bete im Geist. Willst du den richtigen Weg erkennen? Bete im Geist. Denn wenn der Geist beginnt zu beten, dann öffnet er Bereiche in deinem Denken. Er richtet deine Gedanken aus. Er reinigt dein Inneres. Wie viele falsche Entscheidungen hast du getroffen, weil du die Stimme des Geistes nicht gehört hast? Wie viele Worte hast du gesagt, ohne den Himmel zu befragen? Aber heute, genau jetzt, hast du die Gelegenheit, deinen Geist wieder mit seinem auszurichten. Es braucht nur ein aufrichtiges Gebet, eine echte Hingabe. Du sagst, aber ich bin schwach, ich bin weit weg. Und ich sage dir, genau jetzt will er dich umhüllen. Der Heilige Geist bewegt sich nicht durch deine Stärke. Er bewegt sich durch deine Hingabe. Du musst nicht stark sein, um zu beten. Du musst nur bereit sein. Es ist so kostbar, wenn die Seele sich beugt, wenn das Fleisch verstummt, wenn die Seele müde ist, aber sich trotzdem entscheidet zu suchen. Denn gerade in diesen Momenten der Schwäche, da zeigt er sich mit Kraft. Da wird das Übernatürliche sichtbar. Jesaja 40, 29 sagt, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Hast du keine Kraft mehr zum Beten? Lass den Geist für dich beten. Beuge deine Knie und sag nur, Heiliger Geist, bete in mir. Und sei still. Er wird kommen. Oh, wie ich diesen Ort liebe. Den Ort, an dem die Seele Frieden findet, an dem das Herz wiederhergestellt wird. Der Ort ohne Lärm, ohne Ablenkung. Nur die Herrlichkeit. Nur die Gegenwart, nur er und du, gemeinsam im Gebet. Du musst nicht auf einen Gottesdienst warten, brauchst keine laute Musik, keinen Applaus. Der Heilige Geist wohnt nicht im Spektakel. Er wohnt in der Hingabe. Er wird von zerbrochenen Herzen angezogen. Er wird von ehrlichen Seufzern berührt, auch ohne Worte. Manchmal ist das kraftvollste Gebet nur ein Seufzer. Manchmal ist der tiefste Schrei derjenige, den man nicht hört. Aber Gott hört. Der Geist deutet. Er bringt vor den Thron, was du nicht in Worte fassen kannst. Und der Himmel antwortet, wusstest du, dass auch Jesus im Geist betete? Er zog sich an stille Orte zurück. Und dort, in der Intimität mit dem Vater, schüttete er sich aus. Nicht aus Pflicht, sondern aus Liebe, aus Abhängigkeit. Und wenn schon Jesus selbst diese Gemeinschaft brauchte, wie viel mehr wir? Kämpfst du gegen etwas, das größer ist als du? Stehst du in einem stillen Kampf? Dann hör auf, allein zu kämpfen. Lass den Geist für dich kämpfen. Fang an, im Geist zu beten und beobachte, was geschieht. Der Himmel wird sich bewegen. Die Atmosphäre wird sich verändern. Denn er tritt nie in einen Kampf, um zu verlieren. Und ich frage dich, warum weiter versuchen mit der Kraft deiner Arme, wenn der Heilige Geist für dich beten will? Warum weiter über deine Worte stolpern, wenn er das richtige Gebet in deinen Mund legen möchte? Ach, wenn du nur vertrauen würdest. Wenn du dich nur hingeben würdest, alles würde anders werden. Wenn ich nur in dein Herz legen könnte, was ich jetzt gerade fühle, diese sanfte Gegenwart, dieses Zerbrechen, das meine Seele durchdringt, ich würde es tun. Aber diese Erfahrung ist deine mit dem Heiligen Geist. Es ist zwischen dir und ihm. Niemand kann für dich erleben, was nur durch Hingabe erfahrbar ist. Das Gebet im Geist ist nichts, was man aus Büchern lernt. Es ist keine Formel. Es ist eine Reise. Eine Gemeinschaft. Ein Weg mit jemandem, den man nicht sieht, der aber realer ist als alles Sichtbare. Es ist seine Stimme im Schweigen zu hören. Es ist seine Berührung zu spüren, wenn niemand sonst dich sieht. Wenn du anfängst, im Geist zu beten, wehrt sich das Fleisch. Der Verstand will kontrollieren. Die Müdigkeit kommt. Aber wenn du dranbleibst, wenn du nicht aufgibst, dann geschieht ein Durchbruch. Etwas zerbricht in dir. Und der Geist übernimmt die Herrschaft. Dann beginnt das wahre Gebet. In Römer 12,12 heißt es, seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Beharrlich. Ah, das ist der Schlüssel. Gib nicht auf, wenn es trocken erscheint. Hör nicht auf, wenn es sinnlos wirkt. Mach weiter. Denn die Gegenwart wird kommen. Der Himmel wird antworten. Viele suchen nach Erfahrungen mit Gott, aber sie wollen keine Zeit mit ihm verbringen. Sie wollen das Wunder, aber nicht die Gemeinschaft. Sie wollen die Antwort, aber nicht den Prozess. Doch der Heilige Geist ist kein Umweg. Er ist der Weg. Er ist die Beziehung. Er ist Gott selbst, der dich zu sich ruft. Hast du schon gemerkt, dass beim Gebet im Geist manchmal Tränen kommen, ohne dass du weißt, warum? Diese Tränen kommen nicht aus Traurigkeit. Sie kommen aus der Herrlichkeit. Es ist, als würde dein Geist gebadet, gewaschen, erneuert durch die lebendige Gegenwart Gottes. Und plötzlich hat das, was dich unterdrückte, keine Kraft mehr. Der Schmerz, der dich tagelang begleitete, ist verschwunden. Denn der Geist ist auch Balsam. Er heilt, während du betest. Er reinigt, während du seufzt. Er erneuert, während du dich einfach hingibst. Oh, Wie kostbar ist es, wenn er beginnt, deinen eigenen Mund zu gebrauchen, um Fürbitte zu leisten. Du denkst, du betest für dich selbst und plötzlich merkst du, dass du für jemanden flehst, den du nicht einmal kennst. Das ist Fürbitte im Geist. Das ist prophetisches Gebet. Das ist der Himmel, der sich durch dich bewegt. Judas 1,20 ermahnt uns, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Siehst du, im Geist zu beten bedeutet nicht nur Gemeinschaft. Es bedeutet Aufbau. Du wächst, du reifst, du wirst innerlich gestärkt. Etwas Unsichtbares wird aufgebaut, während du betest. Und dann kommt der Friede. Dieser Friede, den die Welt nicht versteht. Dieser Friede, der nicht von Umständen abhängt. Dieser Friede, der dich mitten im Kampf lächeln lässt. Dieser Friede kommt nur, wenn der Heilige Geist die Kontrolle über dein Gebet übernimmt. Denn er kennt das Ende vom Anfang her. Vielleicht betest du schon lange für etwas und du fragst dich, hört Gott mich überhaupt? Ich sage dir mit der ganzen Liebe meiner Seele, ja, er hört dich. Und wenn du im Geist betest, dann betest du mit Präzision. Du betest gemäß dem Willen des Vaters. Und der Wille des Vaters ist vollkommen. Vielleicht sagst du, aber ich spüre nichts. Das Gebet im Geist hat nichts mit Gefühl zu tun. Es hat mit Glauben zu tun. Es bedeutet zu wissen, dass selbst wenn du kein sichtbares Zeichen hast, sich die geistliche Welt bewegt. Ketten werden zerbrochen. Türen öffnen sich. Der Himmel wird aufgerissen. Du bist berufen, ein vom Geist geführtes Leben zu führen. Nicht nur für einen Moment, sondern als Weg. Der Heilige Geist will mit dir gehen. Er will dich lehren zu beten. Er will deinen Mund gebrauchen als Werkzeug des Kampfes und der Gnade. Er will dein Zuhause verwandeln, dein Denken, deine Geschichte. Und das beginnt jetzt, nicht morgen, nicht irgendwann, jetzt. Während du diese Worte liest, ist der Heilige Geist da. Er ist bereit, dich an einen Ort zu führen, wo die Worte enden und nur noch die Gegenwart spricht, wo die Zeit verschwindet, wo nur noch Gott bleibt. Und an diesem Ort, oh, an diesem Ort, wirst du nie mehr derselbe sein. Denn wer im Geist betet, wird von der Ewigkeit berührt. Und danach kann nichts auf dieser Welt dich je wieder erfüllen. Schließe jetzt deine Augen. Bring alles in dir zur Ruhe. Lass die Welt draußen. Denn in diesem Moment, genau jetzt, ist der Heilige Geist hier. Er ist nicht fern, er ist nah. Er ruft dich beim Namen. Er hat auf diesen Moment gewartet. Du hast nach Antworten gesucht, nach Kraft, nach Sinn. Und der Himmel hat dich nicht zufällig hierher geführt. Er war es, der dich gezogen hat. Er war es, der diesen Hunger in dein Herz gelegt hat. Weil er wusste, dass heute der Tag sein würde, an dem du dich ganz hingibst. O, geliebter Heiliger Geist, wir brauchen dich. Mehr als Luft, mehr als Richtung, mehr als eine Lösung. Wir brauchen dich. Komm. Komm jetzt, komm in diesen Raum, an diesen Ort, in dieses Herz. Nimm alles, verzehre alles, was nicht von dir ist. Verwandle alles, was neu werden muss. Das Gebet im Geist ist Leben. Es ist Feuer, es ist Wiedergeburt. Es ist der Moment, in dem die müde Seele Zuflucht findet, in dem der verwirrte Verstand Frieden findet, in dem das zerbrochene Herz von den unsichtbaren Händen des Trösters zusammengenäht wird. Es ist der Ort, an dem Wunder geboren werden. Aber noch mehr. Es ist der Ort, an dem wir das Herz Gottes kennenlernen. Sohn, Tochter, du bist nicht allein. Du warst es nie. Der Heilige Geist war da, als du heimlich geweint hast. Er war da, als du gesagt hast, ich kann nicht mehr. Er hat dich gehört. Er hat es gefühlt. Er hat deine Tränen gesammelt. Und heute will er dich füllen. Psalm 34, 18 sagt, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er rettet die, die zerschlagenen Geistes sind. Bist du das? Zerbrochen? Bedrückt? dann wisse, der Herr ist nah. Jetzt, genau dort, wo du bist, widersteh nicht länger. Hör auf zu analysieren. Versuche nicht mehr, alles zu verstehen. Gib dich einfach hin. Sag es mit Einfachheit, mit Aufrichtigkeit. Heiliger Geist, bete in mir. Sag es mit ganzem Herzen und dann warte. Bleib da, in Stille, in Ehrfurcht. Er wird kommen. Du musst kein Feuer spüren. Du musst nicht in Sprachen reden. Du musst nur offen sein, bereit, aufrichtig. Und der Geist wird den Rest tun. Er wird dich lehren zu beten. Er wird dich lehren zuzuhören. Er wird dich lehren zu lieben. Und wenn er kommt, wenn diese sanfte Gegenwart dich zu umhüllen beginnt, öffne deine Lippen. Lass das Gebet fließen. Erzwinge nichts. Imitiere nichts. Lass einfach das hervorkommen, was er in dich hineinlegt. Es kann ein Flüstern sein, ein Lobpreis, ein Weinen. Alles ist gültig, wenn es aus dem Geist geboren ist. Das Gebet im Geist ist der Anfang eines übernatürlichen Lebens. Einer Intimität, die verwandelt. Einer Liebe, die heilt. Einer Berufung, die dich über menschliche Grenzen hinausführt. Es geht nicht nur um dich, es geht darum, was er durch dich tun will. Heute ruft dich der Himmel. Und ich sage dir, mit aller Liebe meines Herzens, antworte. Antworte auf diesen Ruf. Antworte mit deinem Leben, mit deinem Gebet, mit deiner Hingabe. Antworte dem Heiligen Geist. Er wartet. Wollen wir jetzt gemeinsam beten? Heiliger Geist, wir geben dir Freiheit. Berühre jetzt jedes Herz, das diese Botschaft hört. Fülle, Herr. Lass überfließen. Jede Gefangenschaft im Denken, jede Angst, in der Seele, jeder Schmerz im Körper. Weiche jetzt in deiner Gegenwart. Lass sie deine Liebe spüren wie niemals zuvor. Lass sie erkennen, dass sie nicht allein sind. Hauche über jeden Einzelnen. Lass das Feuer des Himmels sie von innen verzehren. Lass den Hunger nach deiner Gegenwart wachsen. Lass das Gebet zur Freude werden. Lass der geheime Ort wieder zum Garten werden, in dem du mit uns wandelst. Lehre sie, im Geist zu beten. Lehre sie, im Geist zu leben. Lehre sie, im Geist zu bleiben und dass von heute an nichts mehr so ist wie zuvor. Dass jedes Zuhause ein Altar wird. Dass jedes Zimmer ein Ort der Herrlichkeit wird. Dass jedes Leben ein Kanal wird, um den Himmel auf Erden zu offenbaren. Dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Im Namen Jesu. Amen. Und jetzt möchte ich dich ermutigen. Hör hier nicht auf. Kehre zurück an den geheimen Ort. Heute, morgen, jeden Tag. Sprich mit dem Heiligen Geist wie mit deinem besten Freund. Warte auf ihn. Vertraue ihm. Und du wirst sehen. Dinge, die kein Auge je gesehen, kein Ohr je gehört und kein Verstand je erdacht hat. Hat Gott für dich vorbereitet. Wenn du es brauchst, höre dir diese Botschaft noch einmal an. Aber mehr noch. Lebe sie. Setze sie um. Antworte auf die Berührung des Geistes. Denn wenn er ein hingegebenes Herz findet, verändert er alles. Du kannst ihn tiefer kennenlernen. Du kannst näher mit ihm gehen. Du kannst seine Stimme klarer hören. O mein Lieber, der Heilige Geist ist keine Theorie, keine Erinnerung an vergangene Erweckungen. Er ist gegenwärtig. Er ist real. Er ist hier. Jetzt. Er flüstert deinem Geist zu. Willst du lernen, im Geist zu beten? Dann lerne auch, still zu werden. Ja, Stille. Manchmal ist der kraftvollste Klang des Gebets derjenige, den man nicht hört. Psalm 46,10 sagt: Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Genau an diesem Ort der Stille spricht er, so wie er zu Elia sprach. Nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, sondern in einem sanften, leisen Säuseln. 1. Könige 19. Kannst du ihn hören, lerne zu warten. Still zu bleiben, mit offenem Herzen und hingegebener Seele. Denn der Geist bewegt sich, mitten in der Ehrfurcht. Er lehrt, er offenbart, er erinnert. Jesus sagte in Johannes 14,26: Der Heilige Geist wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Oh, wie viel Wegweisung entspringt dem Gebet, wenn der Geist uns führt. Und wie bereiten wir uns vor, so zu beten? Mit dem Wort. Ja, mit dem Wort Gottes. Meditiere darüber. Kaue es. Bewahre es in deinem Herzen. Josua 1,8 lehrt uns, dass das Buch des Gesetzes nicht von unseren Lippen weichen soll. Denn das Gebet im Geist und das Wort gehen Hand in Hand. Eines entfacht das andere. Eines bestätigt das andere. Wenn wir mit dem lebendigen Wort im Geist beten, gewinnen unsere Gebete an Klarheit und Zielgenauigkeit. Und dann bete an. Fang nicht mit Bitten an, fang an zu loben. Fang an, die Majestät dessen zu erheben, der für immer regiert. Anbetung ist der kürzeste Weg in die Gegenwart. Das taten Paulus und Silas. Sie waren gefesselt, doch sie sangen. Und die Ketten fielen. Apostelgeschichte 16,25-26. Denn wo wahre Anbetung ist, bewegt sich der Himmel. Und vergiss die Fürbitte nicht. Das Gebet, das nicht nur an sich selbst denkt. Der Geist wird dich lehren, für Menschen zu beten, die du nie gesehen hast. Er wird dich mitten in der Nacht wecken, um zu beten. Er wird dich gebrauchen, um Schmerzen zu tragen, die nicht deine eigenen sind. Und das ist eine Ehre. Erstens, Timotheus 2,1 mahnt uns: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen. Der Geist führt diese Worte direkt zum Thron des Vaters. Und falls du irgendwann zweifelst, wenn du dir nicht sicher bist, ob der Geist deine Gedanken leitet, dann kehre zurück zum Wort. Hebräer 4,12 sagt, dass es lebendig ist, durchdringend und unterscheidet, was aus der Seele kommt und was aus dem Geist. Das Wort ist immer dein Maßstab. Und wo Übereinstimmung mit der Schrift ist, da ist Gewissheit, dass der Geist führt. Manchmal spricht er durch Frieden. Ein Frieden, der sich nicht erklären lässt. Philipper 4,7 sagt, dass dieser Frieden dein Herz und deinen Verstand bewahren wird. Manchmal wirst du keine Visionen haben, keine Emotionen, keine Worte, aber du wirst Frieden haben. Und das ist das Siegel des Geistes. Suche nicht das Spektakuläre, suche das Echte und wisse, der Geist verändert auch Wege. In Apostelgeschichte 16 heißt es, dass Paulus vom Geist daran gehindert wurde, bestimmte Orte zu betreten. Er wollte evangelisieren, mit guter Absicht, aber der Geist hatte einen anderen Plan und wenn er führt, fügt sich alles. Der Wille Gottes ist nicht nur gut, er ist vollkommen. Vertraue ihm. Auch kurze Gebete, wenn sie vom Geist geleitet sind, bewegen den Himmel. Nehemia betete, bevor er mit dem König sprach. Nur ein Seufzer. Aber dieser Seufzer kam vom Geist und veränderte das Schicksal eines ganzen Volkes. Du brauchst keine langen Worte. Du brauchst Sensibilität und über allem Demut. Jakobus 4,10 sagt: Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Nur ein hingegebenes Herz kann geführt werden. Nur ein zerbrochenes Herz kann gefüllt werden. Nur wer sich vor Gott beugt, kann von ihm erhoben werden. Das Gebet im Geist geht nicht um Kontrolle. Es geht um Hingabe. Das Gebet formt auch den Charakter. Ja, denn die Frucht des Geistes beginnt zu wachsen in dem, der im Geist betet. Galater 5,22-23 spricht von Liebe, Frieden, Selbstbeherrschung. Diese Früchte werden nicht erarbeitet. Sie werden hervorgebracht. Und sie entstehen im Boden einer Seele, die betet und gehorcht. Und wenn du so lebst, wird dein ganzes Leben zu einem Gebet. Nicht nur der Moment im Zimmer, sondern jeder Gedanke, jede Geste, jede Entscheidung, alles wird zum Ausdruck der Gemeinschaft. Denn wie es in 1. Thessalonicher 5,17 heißt, betet ohne Unterlass. Das sind mehr als Worte. Das ist ein Geisteszustand. Ein Leben im Geist. Mein Lieber, du brauchst keine weiteren Methoden. Du brauchst mehr Gegenwart. Der Geist ruft dich in diese Tiefe. Geh, lauf, wirf dich hinein. Denn wer sich hingibt, wird erfüllt. Wer schweigt, wird hören. Wer anbetet, wird besucht. Und wer im Geist betet, wird zur Ehre Gottes leben. Denn es gibt immer mehr, immer einen noch innigeren Ort. Ein noch sanfteres Flüstern, eine noch tiefere Berührung des Geistes. Gott segne dich.